Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich zu einem nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen willkommen. Und zwar wird das ganze Ding der Koran, dieses Mal Teil 1. Wir überlegen uns ein paar grundlegende Sachen und dann gehen wir einfach die einzelnen Abschnitte durch, ja, wo es wichtiger wird genauer und wo es unwichtiger oder wo nur was Allgemeines erzählt wird, gebe ich einen Überblick. So grundsätzlich mal müssen wir uns fragen, Koran versus Bibel, die Muslime glauben an die Bibel, nur sagen sie, die wurde von Menschen sehr verfälscht. Die Bibel erzählt, was geschehen ist und welche Regeln sich daraus ergeben. Also die Bibel, wenn man sie jetzt nicht als Gläubiger sieht, dann könnte man sagen, zumindest auf mich, das ist natürlich alles in meine Interpretation, ja, ich bin kein Koranforscher oder Religionsforscher. Die Bibel sagt eigentlich auch so, hey, Gott hat sich da so ein Flecken Erde gesucht, neben anderen Völkern und anderen Göttern und das erschaffen. Nicht so, ja, okay, macht er schon die Gestirne und so, aber da wird nie so geredet, es gibt keine anderen Götter, sondern glaubt an mich. Ja, das ist der Punkt, um den es geht. Und dort baut er eben so seine Welt auf und ist noch so ein junger, unerfahrener Gott. Die Bibel redet auch von Fehlern. Natürlich sagt sie das nicht so direkt, sondern die Sintflut. Nach der Sintflut sagt Gott so, lieber Noah, okay, wenn du versprichst, dass deine Leute an mich glauben, dann tue ich das nicht mehr. Das war jetzt nicht so geil, alle Menschen auf der Welt oder alle Lebewesen auf der Welt zu töten. Es wirkt auch teilweise so, als wäre sie sehr verzweifelt, ja, weil die Leute glauben an ihn. Und dann irgendwann wird es weniger und weniger und Gott wird sauber und sagt so, warum glaubt ihr nicht an mich? Ja, was ist hier los? Mein Volk soll an mich glauben. Also Israel ist mein Volk, glaubt doch an mich. Und dann macht er irgendwas Schlimmes, ja, dann sagen die Leute, okay, sorry, dann macht er was Gutes und dann glauben sie wieder. Und dann vergehen Jahre und dann glauben die wieder nicht mehr. Und Gott ist so verzweifelt, warum glauben die nicht immer nur, wenn ich ihnen etwas antue? Also so wird das hier erzählt. Ja. Es wird nicht klar gesagt, hey, Gott ist allmächtig oder so, das wird hier nicht gesagt, sondern einfach nur, was dieser Gott tut und welche Regeln er den Leuten sagt. Der Koran ist hier sehr anders. Ja. Der baut ja auch auf die Bibel auf. Der sieht Gott bereits als den Einzigen und Allmächtigen an. Also da ist ganz klar, Gott ist unfehlbar, Gott ist überhaupt das Allerbeste. Du musst an ihn glauben, sonst wird dir Schlimmes widerfahren. Also das ist auch ganz klar eine Aussage, alle, die das nicht machen, denen wird was Schlimmes widerfahren. Wir können einfach vereinfacht sagen, Hölle. Und nur wenn du glaubst, hast du eben hier die Chance, dass dir was Gutes widerfährt. Also das ist hier schon mal die Grundlage, dass der Koran sagt, dort überall, wo uns die Bibel nicht so passt, da wurde die von Menschen gemacht, das nehmen wir weg. Und also da, wo die Bibel Gott vielleicht Fehler von Gott aufzeigt, nee, das geht auf keinen Fall so, sondern da ist es überall ein Fehler und so versucht man hier den Koran und die Bibel irgendwie unter einen Hut zu bringen. Die Grundlagen hier sind, der Koran ist die heilige Schrift des Islams, also von den Muslimen. Es gibt verschiedene Übersetzungen, die machen keinen Unterschied. Okay, als Islamforscher macht das natürlich einen Unterschied von jedem Wort, wie ist das gemeint, ja? Frage ist immer, hat sich jemand, der so etwas geschrieben hat, wirklich bei jedem Wort so unglaublich viel dabei gedacht? Weil es wurde von einem Menschen geschrieben, dazu kommen wir noch. Schwierig, aber ich verstehe, okay, wenn du das natürlich analysierst, ist es was anderes. Wir gehen hier mit Hausverstand her und sagen, hey, was könnte uns dieses Buch mal im ersten Anlauf sagen? Und da muss man sagen, ich habe mehrere Übersetzungen von mehreren wichtigen Stellen durchgelesen, macht keinen Unterschied für das, was wir jetzt hier machen, denn die Grundaussage ist wichtig und die kommt meist mit dem einen oder anderen Wort ziemlich ähnlich über, ob es jetzt heißt, schlimme Strafe, er wird brennen oder ihm wird Schlimmes widerfahren oder das ist alles nicht positiv, das ist mal die Grundaussage und dann kann man ins Detail gehen. Wir werden dichte Stellen genauer besprechen, gerade am Anfang wird es so sein und dann werden ihm gewisse Sachen erzählt, die man einfach überblicksmäßig nehmen kann und dann sehen wir mal, wie weit wir kommen, wie weit es sind, auch diesen Koran durchzusprechen. Allgemeine Stellen im Überblick. So, der Koran hat 114 Suren, mit Ausnahme der ersten nach der Länge geordnet. Die erste ist die kürzeste und Einführung, das macht auch Sinn, dass die am Anfang ist. Die anderen sind einfach der Länge nach geordnet. Muslime glauben an einen Grund für diese Anordnung. Islamforscher, die teilweise diesen Glauben auch haben, haben noch nichts rausgefunden, beziehungsweise sagen, nee, so wie es aussieht, hat einfach das jemand geschrieben und dann ist es der Länge nach geordnet worden. Das hat aber keinen Grund, also da hat sich keiner überlegt, boah, ich muss jetzt zwischen den zwei Surenlängen bleiben, damit meins genau da reinkommt, sondern die finden hier keinen Sinn für diese Anordnung. Das ist wichtig, denn der Koran widerspricht sich sogar sehr, sehr oft. Und jetzt haben die Muslime so das Problem damit, was tun wir denn hier, wenn hier sehr gegensätzliche, sehr direkte, gegensätzliche Aussagen gemacht werden, dann sagen sie, das erste zählt mehr. Also das, was in dem Buch zuerst kommt, zählt mehr, wenn es keinen Grund für die Anordnung gibt. Schwierige Sache, ja? Das ist mal so die Grundlage. Der Verfasser ist der Prophet Mohammed und der konnte angeblich nicht lesen oder schreiben. Mohammed war Kriegsherr, war aber auch so ein Priester. Es ist eigentlich für mein Verständnis her unwahrscheinlich, dass der nicht schreiben konnte, aber Mysterium darum lautet, Gott hat ihm diesen Koran so zitiert, also der konnte nicht lesen und schreiben, der hat nur das getan, was Gott ihm gesagt hat. Das ist so ein bisschen märchenmäßig erzählt, weil wie soll er dann noch schreiben, aber egal, es ist jetzt das direkte Wort Gottes und damit unfehlbar. Und damit macht es nicht, die Bibel ist von Menschen geschrieben, damit macht es das Ding unfehlbar, obwohl es sich so oft widerspricht, obwohl wir die Anordnungen so nicht kennen, haben wir hier eben sehr viele Kontroverse, die Grundlage dieses Glaubens bilden und damit natürlich das Ganze auch leicht ins Wackeln bringen können. Wenn man sich das Ding so real mit Hausverstand durchliest, ist es schon so, dass man sehr oft Bezug wahrscheinlich auf das Leben von Mohammed nehmen kann. Ja? War er gerade Priester und war gerade Agro, ja? Oder war er gerade Priester und war sehr pazifistisch, also auch über Alkohol steht nicht drin, oh mein Gott, du darfst auf keinen Fall, sondern das ist so, wie er eben gerade am nächsten Tag nach seinem Rausch drauf war. Vielleicht hat er gerade viele Frauen, dann war es lustig. Vielleicht nicht, dann war es ein großes Problem. Also, der Koran könnte kaum menschlicher geschrieben sein, so wie er geschrieben ist. Zumindest habe ich diesen starken Eindruck, dass das oft eben sehr menschlich ist, was dort steht. Und wenn man das dann eben hochsterilisiert, dass man sagt, das ist Wort Gottes und das ist unfehlbar, dann ist es natürlich sehr schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Als Mensch darf ich das Ganze interpretieren. Sie haben hier eine klare Trennung von Gut und Böse. Also Islam ist natürlich das Gute, der Gott ist das Gute und man darf es unterschiedlich interpretieren. Damit sagt man, wenn Blödsinn passiert, dann ist es das menschliche Interpretationsverhalten, das falsch ist, aber nicht das Wort Gottes. Das ist natürlich hier vollkommen richtig. Und meine Grundlage wäre hier, psychologisch gesehen, ist es so. Wenn du diesen Koran liest und glauben willst oder auch dem Ganzen offen bist, dann versuch das dich mit sehr grundlegender Psychologie, also keiner höheren Psychologie, sondern eigentlich sehr, sehr straightforward Psychologie, dir zu sagen, glaube daran, das ist super, ja, das ist das Beste, was du tun kannst. Wenn du den neutral liest, dann ist es eher sehr abschreckend, weil was der Koran hier ganz klar macht, ist zu sagen, Gott ist der Beste, ihr Menschen seid prinzipiell mal fragwürdig, aber wenn ihr viel glaubt und viel tut, dann seid ihr voll toll und wenn ihr an mich also glaubt, es gibt Leute, die nicht glauben, denen geht es ganz, ganz schlecht, ja, die sind ganz, ganz unten, aber wenn ihr noch mehr glaubt, dann seid ihr toll. Das heißt, ich als Mensch bin immer so im Zugzwang, okay, ich bin nicht besonders cool, aber es gibt Schlimmere als mich, damit habe ich immer so die Karotte vor der Nase, dass ich mehr und mehr glauben soll und mich aber auch gut fühle. Also es ist ganz klar, dort ist das allmächtige Ziel. Ich kann mich besser, also ich muss natürlich was tun für das Ganze. Aber wenn ich das mache, dann hebe ich mich von anderen Menschen ab, denen es schlechter geht. Das ist so die grundlegende Psychologie und die wird hier auch sehr oft wiederholt. Herangehensweise ist ganz einfach. Wir gehen das Ganze mit Hausverstand, mit unserer Logik durch. Was sind da für Aussagen und wo könnte man sich dran stören oder was würden sich hier Menschen denken? Wie gesagt, ich bin kein Forscher von diesen Dingen, aber das muss ja für die normalen Menschen irgendwo hier funktionieren. die Psychologie des Islams ist auch so ein bisschen der Zeit geschuldet, weil natürlich haben dort die Leute nicht so eine Ausbildung gehabt. Also du musstest dort natürlich sehr einfach reinfahren. Wenn das Buch dort nicht funktioniert, für wen soll es denn funktionieren? Man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder dieses Buch von innen und außen studiert. Was sagt uns dieses Buch? Und da müssen wir es ja irgendwo bei der Hand nehmen. Am Anfang ist es irrsinnig angreifbar. Ja, also ich sage gleich, okay, wir gehen mal Sura 1 und Sura 2 bis Punkt 50 durch. Da ist es schon sehr, sehr angreifbar. Es kommen dann so Geschichten und so, da kann man viel mehr in die Tiefe gehen. Und es gibt auch sehr viele positive Punkte bei dem Koran. Am Anfang wird es ein bisschen hart, da müssen wir mal durch und uns überlegen, was will dieses Buch gleich am Anfang machen. So, wir fangen an mit Sura 1, die Eröffnende. Die lese ich jetzt einfach mal komplett vor, die ist nicht so lang, und dann haben wir hier die Grundlagen. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Allbarmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Dir alle dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Führ uns den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die deinen Zorn erregt haben, und nicht den Weg der Irregehenden. Das ist das Wort Gottes. Ja. Wir müssen hier sagen, das ist das Wort Gottes, auch wenn es aus Sicht der Menschen kommt. Also es wird hier offensichtlich aus Sicht der Menschen geschrieben. Aber wenn man sagt, okay, also Mohammed kann nicht schreiben, Gott hat ihm das zitiert, dann muss man sagen, ist das unglaublich selbstverliebt. Also Hochmut ist eine Sünde und hier ist es ein Selbstloben und Preisen und ich bin der Tollste, sondergleichen. Also wenn das Buch jetzt von Mohammed geschrieben ist, ist das okay. Wenn das von Gott geschrieben ist, ist das sehr fragwürdig. Sura 2, die Kuh. Wir gehen mal durch 1 bis 50. Ich weiß, die Kuh klingt lustig, hauptsächlich geht es dann da um Handel. Da kommen wir aber noch nicht hin. Punkt 2, also 2. Dies ist ein vollkommenes Buch, es ist kein Zweifel darin. Eine Richtschnur für die Rechtschaffenden. Also dafür, wie oft es sich widerspricht, ist das schon eine Farce. Und wer sich grundlos verteidigt, klagt sich an. Also was dieses Buch am Anfang eben sehr oft macht, ist zu zeigen, wie toll es ist. Und es gibt, ich glaube, in den Niederlanden so einen Ausspruch oder in Skandinavien, wenn du dich verteidigst, ohne angeklagt worden zu sein, dann ist das schon fast ein Zugeständnis. Ja? Und das fühlt sich ein bisschen so für mich an. 6. Die nicht geglaubt haben und denen es gleich ist, ob du sie warntest oder nicht warntest, sie werden nicht glauben. Okay, das ist ein bisschen redundant. 7. Versiegelt hat alle ihre Herzen und ihre Ohren und über ihren Augen liegt eine Hülle und ihnen wird schwere Strafe. Dann gibt es ihnen wird schwere Strafe widerfahren, bei der Übersetzung fehlt das Wort, sie werden brennen und so weiter. Ich habe nichts Positives gefunden. Also, wie gesagt, brennen ist jetzt auch nicht sehr, sehr positiv. Das Ganze so, okay, die wollten wahrscheinlich nicht glauben, aber dann zu sagen, versiegelt hat alle ihre Herzen und ihre Ohren, dann ist es nicht ihre Schuld. Wenn ein Allmächtiger, jemand, der alles kann, mich so macht, dass ich nicht das glauben kann, dann kann das mir nachher auch sehr schwer vorwerfen. Also, was hätten sie tun können, wenn alle ihre Herzen versiegelt hat und ihre Ohren und Augen und weiß Gott was? Was wollen sie damals sagen? Sie müssten, also Allah hat sie geblendet, sie müssten vielmehr sagen, Allah hat ihnen die freie Wahl gegeben und gezeigt, wie toll er ist, und sie haben sich trotzdem dagegen entschieden und nicht, okay, gut, Allah hat es selbst gemacht. 10. In ihren Herzen war Krankheit und Allah hat ihre Krankheit vermehrt und eine qualvolle Strafe wird ihnen, weil sie logen. Also von der Grammatik her so, okay, das ist einfach alt. Das ist schon okay, auch die Bibel ist teilweise so geschrieben, da müssen wir uns nicht aufhängen. Aber ja, er hat ihre Krankheit vermehrt. Barmherzig kommt mir da jetzt nicht in den Sinn bei unserem barmherzigen Allah. Also jemanden, also zu sagen, ihr müsst alle an mich glauben, ja, beim Bar versiegle ich die Herzen und Augen und weiß Gott was, und Krankheit ist in ihren Herzen und dann werde ich diese Krankheit noch vermehren. Wem würde man so ein Verhalten denn eigentlich zuschreiben? Dem Teufel. Das ist schon ziemlich diabolisch, sowas zu machen und dann zu sagen, na, du hast ja nicht geglaubt. Okay, ich als allmächtiges Wesen hab dich so geschaffen, dass du eh nicht glauben kannst, aber dann bist du schuld, wenn du nicht glaubst. 11. Und wenn ihnen gesagt wird, stiftet keine Unruhe auf Erden, antworten sie, wir sind nur Förderer des Friedens. 12. Höret, gewiss sind sie es, die Unruhe stiften, alleine sie begreifen es nicht. Also was hier ausgesagt wird, ist, alle, die nicht glauben, stiften Unruhe, weil sie nicht glauben. Es werden keine Gründe oder so genannt, sondern, oh mein Gott, sie glauben nicht, das ist schon Unruhe. Also jeder, der nicht meiner Meinung nach ist, ist hier ein Unruhestifter. Das kennen wir aus aktuellen Situationen auch anders. Es gibt sehr viele nette Muslime und islamgläubige Menschen, aber es gibt auch welche, wo knappe 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt genau das Gegenteil sagen würden und schön, dass ihr glaubt, aber ihr stiftet auch gerade Unruhe. Also es reicht nicht zu glauben und hier keine Unruhe zu stiften, aber da kann man immer noch sagen, die haben es falsch interpretiert. 13. Und wenn ihnen gesagt wird, glaubet, wie andere geglaubt haben, so sprechen sie, sollen wir glauben, wie die Toren glaubten? Höret, sie sind die Toren, alleine sie wissen es nicht. Also hier ist es schlecht irgendwie zu kritisieren und sich das zu überlegen, sondern es ist besser blind zu glauben. Also was sie hier immer wieder anprangern, ist so, dass die Nichtgläubigen oder die Ungläubigen sagen, hey, wir haben keinen Beweis, ja, dass dieser Gott existiert und ihr glaubt das blind, wir sind hier kritisch, ja, wir brauchen irgendwas, dass wir das Richtige tun, denn es ist auch vollkommen okay, das zu sagen, denn es gibt viele Leute, die sagen, der Gott, woher soll ich wissen, wer der Richtige ist als Mensch, und wenn ich mich einfach per Zufall falsch entscheide, blöd gelaufen, hier wird aber ganz klar gesagt, du brauchst das nicht selbst entscheiden, wir sind die Richtigen. Dummerweise tut das jede Religion oder fast jede Religion. Aber okay, gut, sie sind die Richtigen und Kritik ist hier einfach nicht erwünscht. 15. Alle wird sie Spott lehren und wird sie in ihren Freveln verharren lassen, dass sie verblendet irregehen. Also Allah ist noch wieder mal nicht barmherzig. Er wird das Ganze noch schüren und so, dass sie irregehen. Also nicht zu sagen, hey, ich habe euch den richtigen Weg gezeigt, ihr seid davon abgegangen, ja, und jetzt seid ihr auf Abwege gekommen, sondern nein, er hat sie aktiv in die Irre geführt und okay, es ist ihre Schuld. 20. Der Blitz benimmt ihnen fast das Augenlicht, wann immer er auf sie zündet, wandeln sie darin und wenn es über ihnen dunkel wird, stehen sie still. Und wäre es Allahs Wille, er hätte ihr Gehör, ihr Gesicht fortgenommen. Allah hat die Macht, alles zu tun, was er will. Ich habe dort hingeschrieben, klingt nach jemandem, dem man vertrauen möchte. Also hier wird ein allmächtiges Wesen beschrieben, das mit Blitzen um sich wirft und die Leute blendet und könnte noch Schlimmeres machen. Das nennt man Angst schüren, ja. Glauben aus Angst ist nie so gut wie Glauben aus Überzeugung, aber so fängt dieses Buch an. 28. Wie könnt ihr alle verleugnen? Ihr waret doch ohne Leben und er gab euch Leben und dann wird er euch sterben lassen, dann euch dem Leben wiedergeben und ihr kehrt dann zu ihm zurück. Bis hierher ist es eigentlich so, okay, du sollst glauben. Wie könnt ihr Allah verleugnen? Es gibt zwar keinen Beweis für die Existenz, aber das ist eben gerade die Krux an der Sache. Glaubt das Ding einfach, wir sagen es euch hier in diesem Buch. 29. Er ist es, der alles für euch erschuf, was auf Erden ist. Dann wandte er sich nach dem Himmel, er vollendete deren 7 Himmel und er weiß alle Dinge wohl. Also Allah ist allwissend. Und hier kommt jetzt so die Geschichte über das Paradies. Adam wird als Statthalter auf der Erde eingesetzt. Das heißt, Adam kommt in den paradiesischen Garten. Jetzt folgt die Vertreibung aus dem Paradies. Das sind nur ein paar Zeilen. Und Eva wird hier gar nicht erwähnt. Es wird auch Adams Schuld hier nicht erwähnt. Ja, es wird nur kurz die Schlange erwähnt. Und Adam wird eben hier vertrieben. Genauer wird dort nicht drauf eingegangen. Dann kommen Worte an Israel und Dankforderungen wegen der Rettung aus Ägypten. Also Gott sagt ganz klar, was er gut gemacht hat und will hier auch den Dank und den Glauben dafür haben. Die Taten, die guten Taten Gottes werden hier aufgezählt oder zumindest die Taten werden auch gut dargestellt und die Versagen der Menschen werden ebenfalls aufgezählt. 47. O ihr Kinder Israels, gedenkt meiner Gnade, die ich euch erwiesen und dass ich euch erhoben über die Völker. Das heißt, hier sagt Gott ganz klar, okay, Israel, ich habe euch erhoben über die anderen Völker. Was natürlich relativ unfair für alle anderen Völker ist, ja, das ist Übervorteilung und redet hier nicht von einem weltweiten Gott, der ja alle Menschen hier unter Kontrolle hat, sondern ganz klar, okay, er hat sich ein Volk ausgesucht und das steht eben auch im Koran, wo er sagt, hey, ihr seid meine Lieblingskinder hier und ich will von euch Dank. Er fordert hier weiter Dank ein, das macht er auf eine hochmütige Art und ist sehr hochmütig, wie er das macht. Es ist eine unfaire Bevorzugung von Völkern zu anderen. Ja, ihr müsst den anderen genauso sagen, ich bin hier, ihr könnt an mich glauben. Und da sage ich, es ist kein Wunder, dass natürlich das andere Völker mehr abschreckt. Und das ist eben so eine Krux und damit wollen wir heute auch aufhören, dass natürlich, wenn ich hier ganz klar die bevorzuge und so eine Kluft zwischen denen und den anderen Leuten machen, die nicht glauben, und dann die, die bevorzugt werden, sich genau deswegen gut fühlen. Weil über ihnen ist nur was Mächtigeres und Größeres. Die fühlen sich ja nur gut besser, weil es Leute gibt, denen es schlechter geht, ja, die nicht dran glauben. Dann mache ich hier schon einen breiten Graben zwischen den beiden. Also bis hierher wird das hier sehr stark auf diese Psychologie fokussiert. So, mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Ich weiß, klar, Religion kann man sehr, sehr hart darüber diskutieren. Ich finde jedem seine Meinung, solange nicht andere Leute schädigt. Also auch in den Kommentaren immer nett bleiben, bitte. Aber wenn ihr sagt, hey, dort habe ich positive Sachen vergessen oder hey, dort ist es noch viel schlimmer oder hey, das muss man ganz anders sehen, bitte einfach in die Kommentare. Ansonsten wird nach einiger Zeit neben meinen anderen Formaten dann irgendwann ein nächster Teil vom Koran folgen. Mal schauen, wie es euch gefällt. Liebe Sturmtrotze, dann bleibt mir nur mal zu sagen, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.